Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute ohne das Fernsehen, ohne das WDR Fernsehen. Wir sind alleine hier in tiefer Nacht im Radio bei 1Live. Schön, dass ihr auch dabei seid. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Freie Themennacht, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über was, dann ruft ganz einfach an oder faxt. Faxnummer 0800 5678 110. Peggy. Peggy ist meine erste Anruferin heute Morgen. Genau. Ne? Und sie ist 20 Jahre alt. Genau. Bisher alles Treffer. Ja. Peggy, um was geht's? Es geht darum, dass ich meinen Freund 2 Jahre hatte. Nochmal, das ist dein Freund? Was? Ja, mit dem war ich 2 Jahre zusammen. 2 Jahre? Ja. Und ich hatte eine Freundin, also meine beste Freundin, 17 Jahre, mit der bin ich in den Kindergarten und schon in der Schule und überall hingegangen. Ich liebe dich, du kommst aus Berlin, stimmt's? Ja, genau. Ich mag sogar die Berliner Sprache. Und auf jeden Fall ist er mit ihr durchgebrannt und ich bin am 7. Monat schwanger. Ja, 2 Jahre mit dem zusammen. Mhm. Dann mit der besten Freundin durchgebrannt. Ja. Und danach schwanger. Ich bin im 7. Monat schwanger, ja. Und er hat die Schwangerschaft aber bis zum 5. Monat intensiv miterlebt und auch, sag ich mal, war mit einem Frauenarzt und ist überall mit mir hingekommen und jetzt ist nichts mehr. Seit 2 Monaten versuche ich ihn anzurufen, ich versuche mit ihm zu reden, ich komme nicht an ihn ran. Wer meldet sich denn, wenn du wieder anrufst? Da meldet sich gar keiner, weil wenn ich anrufe, lasse ich entweder meine Nummer über Handy mitsenden und dann geht er erst gar nicht ran. Wenn ich sie nicht mitsenden lasse, dann legt er sofort wieder auf. Und hast du versucht, ihn zu besuchen, vorbeizugehen? Also ich sag mal, das ist 100 Kilometer von mir entfernt, so, wo die jetzt wieder hingezogen sind. Ach so. Und ich bin mit meiner Mutter, also meine Mutter ist immer hingefahren, weil sie auch sehr guten Kontakt zu ihm hatte. Ja. Die haben sich eigentlich immer gut verstanden und sie haben über alles geredet. Aber irgendwie, er wollte auch nicht mit ihr reden. Er hat einfach zu ihr gesagt, sie soll sich da raushalten und er wollte einfach nicht mit ihr reden. Kam das, ich habe da vorhin so zwischengequatscht, deswegen habe ich das nicht richtig mitbekommen, kam das Schlag auf Schlag, dass der mit deiner Freundin angebandelt hat? Ja, das weiß ich eben nicht. Also weißt du nicht, ob da vorher schon was lief. Mhm. Ich weiß nur, dass er freitags nach Hause kam, das war, weil er ist Soldat. Mhm. Und kam von der Bundeswehr freitags nach Hause, wie immer. Mhm. Und begrüßte mich nicht, hat mich nicht eines Blickes gewürdigt, hat seine Tasche gepackt und meinte so zu mir, lass uns reden. Mhm. Und ich so, wie jetzt? Da haben wir uns später im Wohnzimmer hingesetzt und dann meinte er so, das geht nicht mehr und ich muss dir was sagen. Ich sag, was denn? Sagt er so, naja, und ich hab mich in Dana verliebt, also meine beste Freundin. Und da hat sich der Schlag getroffen. Und Dana sich auch in mich und ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich sag, du kannst mich da jetzt nicht einfach sitzen lassen. Ich bin im 5. Monat schwanger. Ja. Ich sag, und sie, sag ich, ist meine beste Freundin. Ich hab das irgendwo nicht verstanden, weil sie war vorher mit dem Bruder von ihm zusammen. Mhm. Und ich sag mal, ja, Bruder, Stiefbruder. Mhm. Und das hat wohl nicht so ganz geklappt. Und die sind dann nach einem halben Jahr auch wieder auseinander. Aber ich sag, wir waren 2 Jahre zusammen. Und sag mal, Peggy, dann, bevor er dir das so kundgetan hat, wie lief denn da eure Beziehung? Der sagte, es geht so nicht weiter. Hattet ihr noch Probleme miteinander? Ja, wir hatten eigentlich mehr Probleme. Ich sag mal, es waren Streitereien, kleine Streitereien wie in jeder Beziehung. Aber für ihn offensichtlich größere Streitereien, oder? Ja, ich weiß es nicht. Also er hat, ja, wir haben uns öfter auch gekabbelt wegen meinem besten Freund. Weil er immer dachte, da ist was und da war aber nichts. Und ich habe ihm das auch 100.000 Mal versucht zu erklären, dass da wirklich nichts ist. Mhm. Und dieser beste Freund von mir, ich sag mal, mit dem habe ich mich dann auch wirklich nur noch getroffen, wenn er nicht da war, weil ich wusste, wie er reagiert mit seinen Eifersüchteleien. Kann das sein, dass er aus Eifersucht, die nicht begründet war, wie du es jetzt sagst, aber dennoch, dass er aus Eifersucht sich an die beste Freundin rangemacht hat? Ich weiß ja nicht, warum Naja, das kann schon sein, aber sie ist meine beste Freundin und warum macht sie denn so? Sie wisst doch, dass ich eigentlich glücklich mit ihm bin. Ja, ja, das ist natürlich ein ganz klares Argument. Das ist ganz schlimm, dass die beste Freundin sowas macht. Sie war 17 Jahre lang meine beste Freundin. Ich habe ihr alles anvertraut. Hast du denn mit der jetzt nochmal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich habe es versucht, Domian. Was soll ich denn noch machen? Ich habe ihr einen Brief geschrieben. Ich habe geschrieben, lass uns bitte reden. Ich komme nach Frankfurt. Lass uns drüber reden. Mhm. Sie hat mir darauf nicht geantwortet. Ich habe ihr eine SMS geschrieben. Man kann über alles reden, aber lasst mich nicht jetzt hängen. Hast du Kontakt zu den Eltern von dem Jungen? Ja. Was sagen die dazu? Also, zu seinen Eltern habe ich nicht gerade diesen guten Kontakt, aber zu seiner Oma. Mhm. Und seine Oma ist völlig deprimiert, weil sie gedacht hat, das hält für immer mit uns beide und irgendwo, denn das Kind ist ja dann auch noch da und das spielt eine wichtige Rolle, aber er meldet sich weder zu Hause noch irgendwo, er ist wirklich nur bei ihr und redet mit keinem. Mhm. Also weder mit mir noch mit meinen Eltern. Mhm. Und mit meinen Eltern hat er eigentlich immer guten Kontakt gehabt und sich immer gut mit denen verstanden. Mhm. So, was ist jetzt zu machen? Was ist zu machen? Ich glaube, du kannst du natürlich den Kontakt nicht erzwingen. Du hast ja schon so viel angestellt, mehr kannst du ja eigentlich gar nicht tun. Gut finde ich, dass du den Draht zu der Oma hast, von ihm. Du bist in guten Händen, du bist bei deiner Mama, sagst du? Ja, also ich habe zu meinen Eltern wirklich ein gutes Verhältnis. Und meine Mutti ist für mich meine beste Freundin momentan. Mhm. Und das war so vorher schon, nur ich habe halt immer auch noch Dana gehabt. Und ich habe wirklich mit ihr auch über alles geredet. Mhm. Und ich verstehe das einfach. Ich kann sowas auch nicht verstehen, Peggy, sage ich dir ganz offen. Aber es ist jetzt bei euch passiert und es passiert leider Gottes immer wieder. Da wirst du dich jetzt, was Dana heißt sie, ne? Ja. Was Dana anbelangt, erstmal mit abfinden müssen. Erstmal. Die andere Frage ist, der Bursche muss sich ja dann auch zu seinem Kind bekennen und sich irgendwann auch hoffentlich drum kümmern. Deswegen, ja. Ich bin im 7. Monat schwanger, ich meine, was soll ich denn immer machen? Mhm. Ich habe ihm letztens geschrieben, dass ich ihn brauche. Also ich habe ihm einen persönlichen Brief geschrieben. Und ich habe ihm noch hingeschrieben, dass ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe, dass ich die auch wirklich einräume. Mhm. Aber dass er seine Fehler auch einräumen muss. Mhm. Wir wenigstens darüber reden sollten. Mhm. Und nicht einfach so hoppla pop, dass er einfach weg ist. Und er hat nicht drauf geantwortet, nicht reagiert. Nein, er hat, es kam keine Reaktion, überhaupt keine. Dann würde ich jetzt im Moment an deiner Stelle auch gar nichts machen. Konzentrier du dich auf dein Kind, auf deine anstehende Geburt, dass das erstmal alles gut über die Bühne läuft. Und wenn er wollte ja mit bei sein, wenn das Kind. Ja gut, dann ist das. Ja, gut, aber das ist jetzt nicht Sache im Moment. Ich würde auch, wie gesagt, den Kontakt zu dieser Oma aufrechterhalten, dass die weiterhin versucht, ihn da zu bearbeiten, dass er wieder zur Besinnung kommt, was immer da auch vorgefallen ist. Ja, aber Domian, jetzt mal was anderes. Was mache ich denn, wenn er jetzt so sagt, okay, es war ein Fehler? Wenn er das jetzt wirklich sagt, aber kann ich ihm dann überhaupt noch vertrauen oder ihr vertrauen? Ich finde, es geht erstmal um ihn. Wenn der sagt, das war ein Fehler, dann müssen wir uns erstmal anhören, wie er das alles begründet, warum und wieso das dazu gekommen ist. Ob du vielleicht sogar auch eine Schuld trägst. Klar, ich werde auch eine Schuld mit dran tragen. Ich habe auch gesagt, ich räume diese Schuld ein. Ja. Aber ich sag mal, nach 2 Jahren geht man nicht einfach auseinander und schon gar nicht, weiß ich nicht, wenn man versucht, eine Familie zu gründen. Wir haben. Peggy, das sehe ich auch so. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo Menschen sehr verantwortungslos sind oder auch Männer verantwortungslos sind und das dann doch tun. Das ist sehr enttäuschend für den, der zurückbleibt, der verlassen wird. Aber sowas gibt es alles. Wenn er zurückkommen will und sagt, ich habe einen Fehler gemacht, solltest du, finde ich, im Hinblick auf die junge Familie, die da entsteht, ihm eine Chance geben, wenn er das vernünftig erklären kann und wenn er Reue zeigt, weil du ihn ja offensichtlich noch liebst, ne? Ja, aber du kannst es auch nicht erzwingen im Moment. Ich finde ja gut, dass du einen Brief geschrieben hast und du hast ja alles Mögliche gemacht. Aber mach jetzt erstmal nichts. Du kannst es ja nicht tun. Du kannst es ja nicht. Ich kann jetzt nicht mehr machen. Nee, also du kannst ich habe jetzt mit allen möglichen Menschen schon geredet, also mit meinen Eltern vor allen Dingen. Und meine Mutter sagt auch, also ich mache mich dadurch auch selber kaputt. Ich war letzte Woche auch im Krankenhaus, weil ich mich immer wieder so darüber. Ja, nee, das ist ja mein Reden auch. Du musst jetzt deine Kräfte auch sammeln, einfach. Du musst jetzt auch in erster Linie mal an dein Kind denken. Dass das Kind in einem Zustand zur Welt kommt, wo die Mutti, nämlich du, dich körperlich einigermaßen gut fühlst und auch einigermaßen seelisch funktionierst. Traurig bist du ja nur sowieso. Aber wenn du dich jetzt bis zur letzten Sekunde vor der Geburt da so reinsteigerst in all die ganzen Traurigkeiten, ist das nicht gut. Naja. Sei froh, dass du die Mama hast, deine Mutti hast. Ja. Da bin ich großer Dank dafür. Wenn du jetzt ganz allein da stehen würdest und der hätte dich verlassen, wäre das alles noch viel dramatischer. Tja, das stimmt wohl. So, jetzt hast du ihm geschrieben, er weiß genau, was los ist. Er ist jetzt im Zug zu handeln. Und du machst jetzt erstmal gar nichts mehr. Wartest deine Geburt ab, hoffen und wir hoffen alle, dass es gut über die Bühne geht. Ja. Und dann, wenn das alles erstmal gelaufen ist, dann kann man ja neu überlegen, dass du nochmal eine richtige Aktion startest. Naja, das ist halt, wie gesagt, schwer, weil ich jetzt mittlerweile wirklich nicht mehr wehfertig machen soll und ich auch dir schon die Hoffnung aufgegeben habe, dass ich ihn vielleicht das Gespräch führen kann, vielleicht irgendwann mal. Und ich, meine Mama sagt auch jedes Mal zu mir, du musst jetzt an dich denken und an das Kind und denk an deine Tochter, die will auch eine liebe Mama haben und ich sag mal, wir haben jetzt eine gemeinsame Wohnung gehabt, ja. Und, weißt du, Peggy, vielleicht hilft auch ein bisschen, du bist sehr traurig, aber du hast doch allen Grund, richtig sauer zu sein und zornig auf ihn, nach dem, was er getan hat. So ein bisschen Zorn kann einem auch helfen, aus der Trauer manchmal rauszukommen. Ich bin zu zornig. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dem Ding gegenüberstehen würde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wüsste ich nicht, was ich machen würde. Und ich habe mir auch schon manchmal mittlerweile gewünscht, dass ich nicht schwanger wäre. Ja, aber das sind verständliche Reaktionen. Aber wenn du ganz ehrlich in dich reinhörst, freust du dich auch auf deinen. Na klar, ich weiß, dass das Kind da ist. Ich merke ja, wie sie strampelt, wie sie ihre Reaktionen auf mein Shit abgibt. Und ich merke auch, wenn ich mich aufrege oder wenn ich mich zu sehr wieder ärgere oder weine, dass sie dann auch trampelt und mir zeigt, hallo Mutti, hier, ich will nicht mehr. Genau. So, und ganz toll, wenn du mir jetzt versprechen würdest, ich lasse erstmal die ganzen Aktionen sein und kümmere mich wirklich um mich. Ist okay. Und dann drücke ich dir alle Daumen, Peggy. Dankeschön. Wenn da mal was ist, versuch anzurufen. Ich rede gerne mit dir. Okay, danke. Ja? Alles Liebe. Dankeschön. Schöne Grüße. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Hier ist Radio 1 Live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne euch unterhalten wollt mit mir, egal über welches Thema. Faxen könnt ihr auch unter 0800 5678 110. Bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können. Ich begrüße herzlich Ralf. Und Ralf ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Mein Thema ist meine Freundin. Mhm. Und zwar kennen wir uns jetzt seit knapp 2 Wochen. Mhm. Bis jetzt ging das noch alles recht unspektakulär. Bisher ja. Und zwar ist das so, wir haben uns kennengelernt über so einen SMS-Chat, über so einen Anbieter. Ja. Und haben da erst so ein paar Mal hin und her geschrieben. Und seit knapp 2 Wochen sind wir eben auch jeden zusammen. Tag am Telefonieren erstmal. Ach so, ihr habt euch noch gar nicht gesehen. Richtig, jetzt kommt der Knackpunkt. So, und womit ich wieder reden wollte, ist eben der Punkt, wir haben uns halt, wie gesagt, noch nicht gesehen. Mhm. Und seit ein paar Tagen gibt es uns also beiden also gleich. Und zwar jeden Tag, den wir telefonieren und nicht gesehen haben, steigt unsere Sehnsucht zueinander. Ja, verständlich. Und wir haben uns quasi jetzt, was ich halt nicht so ganz verstehen kann, auch schon, sag ich mal, uns verliebt. So richtig. Ja. Das Feste sogar schon. Und ich hätte vorher nie geglaubt, dass sowas eigentlich gehen kann. So nur von Stimme zu Stimme? Ja, richtig, ganz genau. Ihr habt auch noch keine Fotos geschickt oder so? Sind wir jetzt dabei. Also morgen, sprich heute, möchte ich mal einen schicken. Wo wir aufregend. Ich schicke auch eins. Und am 19. Februar habe ich halt Urlaub. Mhm. Da fahre ich halt zu ihr hin, weil sie wohnt in Freiburg. Und du? Ich bin in der Nähe von Bonn, in Bad Breisig. Oh ja, das ist natürlich weit weg, ne? Ja, ist schon ein Stück, ja. Mhm. Und naja, wir haben, wie gesagt, jeden Tag telefoniert jetzt, auch heute Abend wieder. Mhm. Und da hatte ich ihm mal davon erzählt, dass es halt diese Radiosendung gibt. Mhm. Also Domian, dich quasi. Mhm. Und da meinte sie, ja du, das wäre mal eine tolle Idee, da mal anzurufen und mit jemand darüber zu reden, was er davon hält. Mhm. Ob denn sowas sein kann und wie er sowas nehmen kann jetzt. Wie dumm, dass wir heute nicht im Fernsehen sind. Das heißt, in Freiburg kann sie uns nicht empfangen im Radio. Nee, das nicht, aber ich nehme es auf. Achso, das ist gut. Also die Problemstellung und die Frage ist, gibt's sowas, dass man sich verknallt innerhalb von 2 Wochen nur am Telefon oder wie? Ja, genau. Ja, klar gibt's das. Ja, genau. Und das ist, man kann es eben nicht so richtig glauben jetzt. Also hätte mir das mal einer vorher gesagt, dass das sein kann, hätte ich gesagt, das kann nie im Leben sein. Also ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das möglich ist, wenn man viel mit jemandem telefoniert, dass man da hohe Sympathie, wenn nicht sogar eine Verliebtheit empfindet. Aber das ist ja nur eine sinnliche Ebene, nämlich das Hören. Der nächste Punkt ist jetzt, wie wird das sein, wenn du ihr Bild siehst oder wenn sie dein Bild sieht? Ne? Dann, wir funktionieren ja nur auch optisch und visuell. Ne? Ja, das hat sie eben auch schon gesagt, dass sie da eben... Vielleicht stehst du gar nicht auf sie oder vielleicht steht sie gar nicht auf dich. Kann ja auch sein. Ja, darauf komme ich jetzt noch. Und zwar, sie hatte auch schon große Angst, dass sie mir nicht gefallen dass sie mir nicht gefallen kann, könnte. Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Ja. Aber ist halt ihre Angst halt das größer. Ja. Und ich habe zu ihr schon gesagt, also so gern, wie ich sie jetzt schon habe, oder so wie ich sie eben schon lieben tue jetzt, da könnte sie quasi fast schon noch so hässlich sein. Habe ich so das Gefühl jetzt so in mir jetzt. Ne? Mhm. Gut, wenn ich sie sehe, wird es was anderes sein, aber ich nehme an, also so wie sie sich beschrieben hat, und das hat sie ja schon auch ehrlich gesagt und gemeint, sieht so wirklich hübsch aus. Mhm. Wie hat sie sich denn beschrieben? Ja, sie hat sich beschrieben, also 1,75 groß, ich meine 80 Kilo, so hat sie noch gesagt. Wie viel, 80? 80, ja. Mhm. Und lange, glatte, braune Haare, hat sich extra noch glatt ziehen lassen und so. Ja. Und hat sie eben Angst, dass sie eben, dass ich ihr halt nicht gefallen könnte. Ja. Und, aber die versuche ich eben die ganze Zeit schon zu nehmen. Ja, wobei man die auch nicht so ganz nehmen sollte. Ich meine, ein gewisses Risiko ist da, da müsst ihr beide mit leben. Es kann durchaus sein, dass ihr, wenn ihr euch seht, oder vielleicht sogar, wenn ihr euch gegenübersteht, dass ihr dann erkennen müsst, wir finden uns nett, oder schätzen uns, sind vielleicht gute Freunde oder Kumpels könnten wir werden, aber so für Liebe und Sexualität ist das Reizschema einfach nicht so da. Kann ja sein, damit müsst ihr leben. Ja, nee, klar, das stimmt. Das ist die Spannung jetzt, bis ihr euch denn mal wirklich seht. Ich meine, mit dem Foto ist es schon mal ganz gut morgen. Ja klar, nee, also das haben wir auch schon schnellstmöglich eingefädelt, dass wir wenigstens das schon mal machen können. Mhm. Vor allen Dingen dann hat sie Ruhe, ich habe Ruhe, da haben wir das eine Thema eben schon mal weg jetzt. Und dann können wir uns eben wirklich darauf konzentrieren, dass ich eben dann jetzt Ende Februar eben so hinfahre. Sind ja noch knapp gut zwei Wochen, ne? Dann Ja, ist ja noch ein bisschen hin bis dahin, ne? Ja. Weil, wie gesagt, ich bin auch berufstätig, brauche da eben auch Urlaub dafür. Ja. Und, Also Ralf, ich glaube durchaus, dass es sowas gibt, dass man das kann. Aber ich würde auch mir das im Kopf weiter als Möglichkeit offen lassen, dass man sich vielleicht nicht gefällt gegenseitig. Ne? Ja klar, also die Möglichkeit kann schon bestehen. Das ist wichtig, dass man die Möglichkeit so offen lässt, um nicht zu enttäuscht zu sein hinterher. Ja gut, das ist stimmt. Also das ist dann auch ihre Angst, dass ich halt so enttäuscht von ihr sein könnte jetzt und sage, nee du, sorry, aber das Gefühl habe ich irgendwie überhaupt nicht. Also bei mir ist so, ich habe meistens, was so Menschenkenntnisse angeht, eigentlich bisher immer recht gehabt. Mhm. So, also ob ich mich gesehen habe oder nicht. Mhm. So, und vielleicht ist das, worauf ich eben ein bisschen baue jetzt halt, ne? Ja, klar. Also, ich will geht jetzt mal nicht so lange enttäuschen jetzt, weil sie hat eben schon mehrere Enttäuschungen hinter sich. Ja. Ja gut, aber du kannst auch nicht sagen, ich finde dich scharf, wenn du sie nicht scharf findest. Ne? Nee, klar, das ist richtig. Das so ehrlich werde ich schon auch sein. Also, jetzt kann man eh nichts weitermachen, als sich erstmal das Foto angucken und dann die 2 Wochen abwarten. Ja, klar. Und ich hoffe, dass es klappt bei euch und dass es reinschlägt. Richtig. Ja, das hoffe ich auch. Also, volle Kanne. Wie heißt sie denn? Bitte? Wie heißt sie mit Vornamen? Sarah, in der Nähe von Freiburg. Genau. Wohnt sie. Also wenn, Sarah, wenn du dieses Band dann mal irgendwann hörst, schöne Grüße von mir. Ich wünsche euch beiden wirklich viel Glück. Aber auch die Gradlinigkeit, wenn ihr euch nicht so gefällt, dass ihr das dann auch offen sagt. Das ist wichtig. In diesem Sinne, Ralf. Ja, danke schön. Ja, machen. Alles Gute. Ja, alles Gute. Tschüss. Auch. Tschüss. Harald, 38 Jahre. Guten Morgen. Hi, Domian. Alles klar bei dir? Das geht ja rasant los. Ja, ja, ja. Ja. Ich hoffe bei dir. Ja, bitte. Ich hoffe bei dir auch. Ja, bei mir immer. Immer. Du hattest das letzte Mal so ein furchtbar interessantes Thema. Ich glaube, letzte oder überletzte Woche. Ich hoffe, du kannst mich mit meinem etwas fränkischen Dialekt verstehen. Ach, wunderbar. Wunderbar. Wunderbar. Und zwar, ich glaube, Bewusstsein oder Unterbewusstsein oder sowas in dem Thema, hast du ein festes Thema gehabt? Nee, so richtig nicht. Aber egal, sag mal, um was es geht. Wurscht. Ah, auf jeden Fall, ich wollte dir mal fragen oder beziehungsweise erzählen, was ich habe. Ich habe eine Schlafapnoe. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Was, eine Schlafakne? Nein, ein Schlafapnoe. Ein Schlafapnoe? Ja. Nee. Das Apnoe, ein Schlafapnoe. Ja, man hört während des Schlafens, Männer schnarchen ja meistens. Ja. Und die Männer hören auch meistens einmal auf zu schnaufen. Sie halten also mehr oder weniger die Luft an. Ja. Und diese Krankheit habe ich. Aber die Behinderung. Ich weiß. Da besteht auch die Gefahr, dass man erstickt, ne? Nein, es ersticken weniger. Sondern es ist die Gefahr da drin, dass du sozusagen nicht ausgeschlafen bist. Mhm. Du bist ständig müde, du bist ständig... du legst dich 9 Stunden hin, schläfst 9 Stunden durch, stehst auf und weinst dich, der Panzer überrollt. Ja, ja. Mhm. Du bist ständig, ich habe mich in die Badewanne gelegt, bin hergegangen, habe gebadet, bin in der Badewanne eingeschlafen, bin auf die Toilette gegangen, bin eingeschlafen. Weil du so müde bist, weil du nachts nicht schläfst. Weil du keinen durchgehenden Schlaf hast, dich nicht mehr erholen kannst. Aber in der Nacht merkst du das nicht, dass du nicht richtig schläfst. Nein, merkst du nicht. Weil du ja dich hinlegst, du schläfst, du schnarchst nochmal, nur hörst du zwischendrin das Schnaufen auf. Mhm. Und das Schlimme an der ganzen Krankheit... Was heißt denn jetzt genau, du hörst das Schnaufen auf? Ja, richtig. Ja, was heißt das genau? Ich habe im Schlaflabor einen Test durchführen lassen. Ja. Und in diesem Schlaflabor wurde festgestellt, dass ich 422 Mal das Schnaufen aufgehört habe. Was heißt denn Schnaufen? Atmen oder was? Atmen, ja. Atmen. Entschuldigung. Ich habe in der Nacht 422 Mal Atempausen kann. Und durch diese vielen Atempausen hat man eine so schlechte Schlafqualität? Ja, ich habe einen Blutsauerstoffwert von 0 gehabt. Mhm, Das heißt also im Endeffekt, du bist nicht mehr ausgeruht, du bist nicht mehr erholt. Mhm. Das bedeutet aber, wenn du aufhörst zu atmen, dass du dennoch schläfst, aber der Schlaf überhaupt nicht tief ist. Richtig, du bist eigentlich immer im Wachseinzustand. Du kommst nicht in die Tiefschlafphase. Mhm. Du kannst gar nicht. Du kannst gar nicht in die Tiefschlafphase kommen. Also ich hatte vorhin ja gesagt, besteht die Gefahr, dass man erstickt oder so. Nein, ich weiß, hast du Angst. Aber der Hintergrund ist, dass ich mal gelesen habe, dass diese Pausen sehr lange, 2 Minuten oder so, dauern können. Ja. Und da dachte ich jetzt, dass die Gefahr besteht, dass man da auch aus Atemnot irgendwie Sauerstoffmangel und stirbt. Nein. Die eigentliche Gefahr ist da drin nicht, weil dein Körper eine eigene Wegreaktion aufweist. Verstehe. Wie lange sind denn bei dir die Pausen? Auch so? Mehrere Minuten? Gewesen. Ich bin, Das ist ja unglaublich lange, ne? Wenn man sagt, 2 Minuten atmet man nicht, ist das ja eine enorm lange Zeit. Das Schlimme, und das muss ich dazu sagen, ich muss froh sein, dass ich meine Frau habe, die hat mich dann immer geweckt. Mhm. Bis dann eben der Zeitpunkt gekommen ist, durch das, dass ich LKW fahre, eben gesagt habe, so, irgendwann bin ich einmal an der Autobahn aufgewacht und bin im Gegenverkehr in der Baustelle drin gewesen, wo zum Glück nichts passiert ist. Oh Gott, oh Gott. Ja, und dann habe ich gesagt, so, Schluss, aus. Und dann bin ich ins Schlaflabor und sie haben mir jetzt ein Gerät gegeben. Da wird mir bei Druck Luft zugeführt, dass meine Atemwege sie nicht mehr verschließen können. Ach. Ja. Das heißt, du schläfst jetzt immer in der Nacht mit so einem Gerät? Jawohl, das habe ich auf der Nase. Ja. Und das also ist so eine Nasenmaske. Ja. Da wird mir mit einem bestimmten Druck Luft zugeführt, dass meine Atemwege hinten im Hals nicht mehr zufallen können. Ja, und das wird wahrscheinlich von irgendeiner kleinen Maschine gemacht. Hängt die dann an deinem Bett, diese Maschine? Die steht neben meinem Bett oder jetzt wieder im LKW, kann ich sie mitnehmen. Das ist dann überhaupt kein Problem. Wenn du im LKW hinten pennst? Ganz genau. Macht die laute Geräusche, diese Maschine? Nein. Ganz, ganz leise, ganz angenehm. Das heißt, deine Frau kann ruhig daneben schlafen? Die schläft seitdem wie Engel. Schläfst du denn seitdem auch wie ein Engel? Ja. Ich bin ein neuer Mensch. Ist es wahr? Jürgen, ich muss dir sagen, ich bin früh aufgestanden nach 8 Stunden Schlaf. Nur mal einen Urlaubstag dir kurz erzählt. Ich weiß, du bist in Zeitdruck. Einen Urlaubstag einmal erzählt, früh aufgestanden nach 8 Stunden schlafen, gefrühstückt, aufs Sofa hingelegt, wieder geschlafen, Mittag aufgestanden, ein bisschen was gegessen, hingelegt, wieder geschlafen, abends was gegessen, wieder geschlafen. Also die ganze Lebensqualität war total am Ende. Miserabel. Ich habe 2 Kinder zu Hause, meine Kinder, die haben zu mir gesagt, Babi, mit dir kann man immer nichts mehr anfangen. Mhm. Wie lange hast du jetzt diese Maschine schon auf der Nase? Die habe ich jetzt knapp 2 Jahre und bin ein ganz neuer Mensch. Ja, doch, ein ganz neuer Mensch. Man muss sich das wirklich vor Augen halten. Mhm. diese Lebensqualität ändert sich von heute auf morgen. Glaube ich. Gigantisch. Glaube ich. Da bin ich von überzeugt, wenn man einen guten Schlaf hat, dass ganz viel mit gutem Leben dann verbunden ist danach. Aber das heißt, du bist immer auf dieses Gerät angewiesen. Wohin du auch fährst, du musst es immer bei dir haben. Ja, doch, ich habe mich eingestellt auf dieses Gerät, sagen wir mal so. Damit es mir einfach nicht mehr passiert, wie es mir immer mal passiert ist, dass ich einschlafe oder sonst irgendwas. Zahlt das die Krankenkasse, dieses Gerät? Ja. Wahrscheinlich ist das ein teurer Spaß, ne? Ja, kostet an die 6.000 Mark. Ja, 6.000 Mark. Mhm. Das heißt, diese Krankheit nennt man Schlafapnoe. Jawohl. So nennt man das. Mhm. Ja. Besteht denn die Chance für dich, dass du irgendwann, du bist ja ein junger Mann von 38, besteht die Chance, dass du irgendwann nochmal normal schlafen wirst? Ja. Das schon? Das Handicap ist erstens das Rauchen. Mhm. Durch das, dass ich LKW fahre, rauche ich auch etwas mehr, wie normal ich sollte. Ja. Und dann Gewicht. Ich bin momentan am Gewicht abnehmen und daraufhin muss ich sehr stark dran arbeiten. Dann könnte die Möglichkeit bestehen, dass das wieder beseitigt werden kann. Ah ja, wie dick bist du? Wie schwer bist du denn? Ich bin jetzt im Moment 108 Kilo. Ja, könnte ein bisschen runter, ne? Ja, doch, könnte reichlich runter, sagen wir so. Bei welcher? Sehr dezent von dir, danke. Bei welcher Größe? Bei 1,75 Meter. Ja, da muss was runter. Ja. Aber volle Kanne. Aber du, das ist das große Laster des LKW-Fahrers. Ja, ja. Wie? Ja. Ne? Das ist es. Aber im Endeffekt... Nicht so viele Fritten essen. Du, schon lange nicht mehr. Schon seit 2 Jahren keine Fritten mehr. Ich habe noch eine Frage zu dem Schlafapnoe. Ja. Wie viele Jahre hast du dich vorher damit rumgeschlagen? Das ist die gute Frage, ja. Das kann ich dir nicht genau beantworten. Aha. Also kam das schleichend irgendwie? Das merkst du nicht. Mhm. Das merkst du nicht, weil du ja, sagen wir mal, unterm normalen Schnarchen ja nicht weißt, wann hörst du das Atmen auf. Stimmt, und ja. Und wann nicht. Ja. Das ist eben nicht feststellbar. Und irgendwann hast du gemerkt, ich fühle mich wirklich gerädert, wenn ich aufstehe. Ja, das, nicht einmal das wird dir richtig bewusst. Ja, ja. Es ist das Gefährliche an diesem Schlafapnoe, dass du das in keinster Weise irgendwie bewusst kriegst. Mhm. Also, Rat an Leute, die mit so etwas Probleme haben, sich wirklich an richtige Fachleute zu wenden, am besten an ein Schlaflabor, einer Universität. Und Braucht man nicht einmal. Man kriegt heute von den ersten Geräte zugewiesen, die man für 1-2 Tage nehmen kann, wo dann dementsprechend angeschlossen werden, wo eigentlich jedes Kind machen kann, wo dann hergegangen wird und eben ausprobiert wird, ob du Schlafaussetzer hast. Achso, das ist völlig ungefährlich und man kann einfach testen, ob es wirkt. Richtig. Das ist natürlich Nein. Ob du Schlafaussetzer, ab du Atemaussetzer hast. Verstehe. Mhm, da wird dir sozusagen ein Mikrofon am Hals nur mit so einem Klettband hinten und das misst sozusagen das dann ab, ob du sozusagen in der Nacht aufhörst zu schnaufen. Ich verstehe, ein Testgerät quasi. Ganz genau. Mhm. Und dann ist das Problem schon gelöst. Es gibt auch viele, die hören schnarchen gewaltig und schnaufen aber trotzdem weiter, atmen weiter und es passiert gar nichts. Mhm. Dann hat es ja mit dem nichts zu tun. Ja, ich verstehe. Ab fünfmal aufhören in der Nacht wird es gefährlich. Ja. Also. Weil das Herz drunter leidet, Kreislauf drunter leidet. Ich wünsche dir, dass du schönartig abnimmst. Ja, doch. Ich werde mich bemühen. Fleißig Obst und Möhren isst auf deinem LKW. Alles klar. Keine Süßigkeiten nascht und so. Und das Rauchen runterschraubst. Ach, alles, was Spaß macht, ne? Muss man dann aufhören. Ja. Bin ja froh, dass ich meine Frau noch habe. Na, genau. Die macht nicht dick. Einen schönen Gruß an dein Team, auch an dir, alles Gute. Dankeschön. Ich danke dir herzlich. Und dir auch alles Gute, danke. Tschüss, Harald. Hallo. Tschüss. Ich könnte euch ja nochmal unsere Telefonnummer sagen. 0800 5678 111, eine kostenfreie Telefonnummer. Da könnt ihr mich erreichen, hier in Köln im Studio. Und jetzt bin ich verbunden mit Michael und Michael ist 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Michael. Ja, weshalb ich anrufe, ich stecke zurzeit so in meinem Outing drin. Ich bin mir also sehr unsicher. Ich habe jetzt meiner Ex-Freundin das Ganze erzählt und meinem besten Freund. Mhm. Sie haben sehr lieb darauf reagiert, aber ich habe... Outing bedeutet, dass du glaubst, sicher bist, dass du schwul bist. Ja, also das ist auch nochmal so eine Sache. Also ich habe bis jetzt nur Freundinnen gehabt und mit denen war es halt auch sehr schön, aber ich muss mir eingestehen, dass ich auf Jungen stehe. Mhm. Also, und das habe ich jetzt endlich auch innerlich abgeschlossen. Weißt du, ich hatte oft Probleme, mir das selber einzugestehen, aber das habe ich jetzt hinter mir. Mhm. Gab es denn schon reale Erfahrungen mit Jungs? Ja, da muss ich gestehen, dass ich bei der Bundeswehr eine Eskapade hatte. Ja, ja, Sodom und Gomorra bei der Bundeswehr. Ja, verrückt, ne? Mann. Ja. Wie, nein, auf eurer Stube auch noch? Ja. So, also heikel, ne, wenn man da erwischt wird. Ja, Gott, das, nee, das war... Wie viele waren denn da auf, also zu wie viel wart ihr auf der Stube? Wir waren zu zweit. Ach, ihr wart nur zu zweit. Nur zu zweit, ja. Und von wem ist da die Initiative ausgegangen? Von ihm, also der war bekennender Homosexueller. Mhm. Und ja, das, der ist dann irgendwann, wir waren besoffen, das ist natürlich immer die Ausrede, aber... Nö, das ist oftmals der Anfang. Und dann hat er mich halt geküsst und das fand ich sehr schön und dann sind wir halt ein bisschen weitergegangen. Ist das einmal passiert? Das ist einmal passiert, ja gut, und dann hat mich noch, dann hatte ich das innere Coming Out und habe mich mal an einen schwulen Treff gewandt. An was? An einen schwulen? Treff. Ein Treff, ja. Mhm. In Köln, und da hat mich mal dann auch jemand angemacht und den habe ich dann ja kennengelernt und der hat mal bei mir übernachtet. So ein bisschen Streicheln gekommen. Aber weiter nichts. Aber den mit dem Soldaten hattest du schon richtigen Sex. Was verstehst du da drunter? Also nicht das hinten. Das also kein Analsex, aber sonst schon ist viel, viel abgegangen. Ja, ja. Ja. Ja, so weit, so gut erstmal, aber. Ja, aber ja, das eigentliche Problem ist mein Umfeld, an dem ich aufgewachsen bin, sehr ländlich. Das ist, ich habe mich schon im Internet ein bisschen umgesehen. Das scheint wohl häufiger das Problem zu sein, wenn man in ländlichen Gegenden aufwächst. Das ist noch so, ja. Ein konservatives Umfeld, an die Schule, an der ich war, es waren 1400 Schüler, hat nicht einer offiziell, oder was heißt, ich weiß es nicht, war nicht eine Schule. Es wurde nicht darüber gesprochen, wer sich ein bisschen seltsam verhalten hat, war Außenseiter schlechthin. Deswegen habe ich auch so ein bisschen so ein Macho-Image aufgebaut von mir selber, muss ich sagen. Lebst du denn noch in dieser Provinz? Oder bist du jetzt umgezogen? Nee, ich bin ja jetzt nach Köln gekommen. Ach, du lebst in Köln? Ja, ich studiere da. Und das ist mal gut. Das ist mal wunderbar. Ja, aber mich zieht schon noch nach Hause, weil meine Eltern bereiten mir den Weg wirklich mit viel Unterstützung. Ansonsten... Also du hast gerade am Anfang gesagt, dein bester Freund weiß es? Ja. Und deine Freundin weiß es, oder wie? Ja. Deine Eltern nicht? Nein. Wie werden die darauf reagieren? Das ist nicht schön, sich vorzustellen. Und zwar, ich hab schon Andeutungen gemacht, dass ich später keine Freundin haben möchte, dass ich keine Kinder haben werde. Und da hätten sie sich ja eigentlich denken müssen. Mhm. Und dann haben sie gefragt, und hat meine Mutter gefragt, wir saßen am Mittagstisch, wer redet dir eigentlich so ein Mist ein? Und dann habe ich gesagt... Was hat sie gesagt? Redet dir sowas nicht ein? Wer redet dir so ein Mist ein? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte euch was sagen, ich habe ein paar schwule Freunde. Und dann hat sie mich sofort unterbrochen, die Augen haben Bände gesprochen und hat gesagt, ach was, schwule Freunde hast du, sowas kommt mir nicht mehr ins Haus. Du weißt das selber ganz genau, schwul, das ist doch richtig abartig. Mhm. Und was kam noch? Und dann kam noch, Moment, schwule, abartig. Ja, das stimmt ja auch. Aber das ist schon ganz gut. Das heißt, letztendlich... Ach ja, Moment, ich weiß wieder. Also, genau, schwul sein, das ist doch heute nur so ein Trend. Das machen die doch nur, um irgendwie aufzufallen. Mhm. Und das war super hart und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Mein Vater wollte ja nichts mehr von dem Gesprächsthema wissen. Dann bin ich aufgestanden gegangen. Mhm. Sie hätten es eigentlich merken müssen. Sie hätte es kapieren müssen. Ja, sie hat es kapiert. Glauben mir das. Das hat die absolut gecheckt, wo lange Hase es läuft. Die hat die wird geht jetzt. Drüber weg. Ich meine, die geht drüber weg, ja, natürlich. Ja, klar, weil man über das Böse, was da sich auftut, lieber schweigt. In der Hoffnung, dass es nicht stimmt, aber sie weiß es jetzt, das ist auch klar. Jetzt beginnt nur die bittere Arbeit für dich, sie damit auch immer wieder zu konfrontieren. Immer wieder. Und gnadenlos. Ja, ich. Bist du Einzelkind? Ne, ich denke mal, ja, ich bin Einzelkind. Das auch noch. Wie alt sind deine Eltern? Über 50. Ja. 50. Du brauchst es nicht zu konkret zu sagen, was machen die so beruflich? Sind die so, welche Schicht? Hausfrau und und ja, relativ hohe Schicht. Hohe Schicht. Vater. Mhm. Ja, also. Das heißt, du bist finanziell auch von denen abhängig? Ja. Mhm. Also das heißt aber, nein, das ist es wirklich nicht. Das ist es nicht. Also deshalb würde ich mich irgendwie dazögern, irgendwas zu sagen. Das ist wirklich nicht. Ich liebe die wirklich auch so über alles. Mhm. Und ich möchte die auch nicht verlieren. Ja, aber wenn sie dich über alles lieben, werden sie dieses auch über kurz oder lang akzeptieren müssen. Ich denke. Ich hoffe, das hat mich halt im ersten Moment so geschockt und halt auch sehr weh getan. Ja, das wird, ich vermute mal, wenn deine Mutter so reagiert hat, scheint da ja so eine Aggression und so ein Widerwillen gegen dieses Thema zu sein, dass sie dich noch oft in der nächsten Zeit verletzen wird. Ja, ich hoffe, dass ich einen Freund habe, weil jetzt, glaube ich, nachdem ich für mich selber das so gefunden habe, dass ich jetzt eher halt auch auf Jungssuche gehe. Mhm. Und wenn ich dann einen Freund habe und da zu Hause mit ankomme, dann muss sie das verstehen. Mhm. Also ich glaube, es leichter für mich ist, wenn ich jetzt noch einen Freund habe, der zur Seite steht, der dann sagen kann, okay, ich bin jetzt eben sein Freund und wir lieben uns über alles und vielleicht mag sie den Typen dann ja auch. Aber ich finde auch, du solltest dennoch ein bisschen das Feld bereiten. Und ja, stell dir mal die Situation vor, die flippt aus, wenn dein Freund, der dann irgendwann an deiner Seite sein wird, dabei ist, wenn du sie damit konfrontierst. Ich meine, der erste Schritt ist getan. Es ist in der Welt. Das Wissen ist jetzt in der Welt darüber, bei ihr. Ja. Und das wird dich schon beschäftigen. Und du kannst es hier erstmal ein bisschen jetzt noch brodeln lassen bei ihr und bei Gelegenheit nochmal so das unten wieder ein bisschen unterschwellig oder auch direkt sagen, wenn es passt. Mhm. Und steht da, Tropfen hüllt den Stein, ne? Schöner alter Spruch, der aber wirklich stimmt. Ja, vielleicht. Es ist schwer, ich meine, du weißt das mit Sicherheit. Ja, ich weiß es ja aus eigener Erfahrung. Ja, ich tue mich halt jetzt viel in Internetchats und so um Hilfen und so. Und ich habe aber du hast mir jetzt also wirklich erstmal die Augen geöffnet, dass vielleicht sogar meine Mutter jetzt wirklich schon teilweise weiß, dass ich sie jetzt damit nur noch mehr konfrontieren muss. Ja, das glaube ich schon. Ja. Und das ist eine Phase, die unter Umständen lange andauern kann und wirklich sehr, sehr nervig und sehr schmerzhaft sein kann und sehr demütigend für dich vielleicht auch werden wird. Aber ich möchte dir aber auch nur raten, auch bei aller Liebe und bei allem Respekt deiner Eltern, mit Härte und Vehemenz zu dir zu stehen und sie damit zu konfrontieren. Okay, und ihr klar zu machen, wie weh sie dir tut, wenn sie ihre Moralvorstellung dir aufzeigen will. Ja, vor allem, ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Schulsein, aber ich denke mal, das auch nochmal. Man sieht immer dieses Token-Image und das finde ich also. Ja. Da würde ich jetzt an der Stelle auch ganz gelassen rangehen und nicht auf Biegen und Brechen jetzt Erfahrung sammeln wollen, unbedingt Männer aufreißen und so. Warte mal ab, es gibt genügend wirklich sehr nette Schwule, die nicht in dieser Szene verkehren und die wirklich wunderbare Männer sind und die wirst du irgendwie kennenlernen an der Uni oder weiß ich wo. Gar nicht mal nur in schwulen Kreisen. Lass das mal langsam auf dich zukommen. Danke. Hm. Alles Liebe, Michael. Ja, vielen Dank, Julian. Alles Gute. Tschüss. 1.38 Uhr und 30 Sekunden, jetzt machen wir eine kleine Pause. Immer so die Schnapszahlen. 1.39 Uhr und 39 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live. mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht. Ihr könnt bei mir anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz gleich. Über welches Thema? Telefonnummer 0800 5678 111. Und ich freue mich, dass jetzt hier bei mir zugeschaltet ist Jenny. Ja, hallo Jürgen. 21 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen Jürgen. Hallo. Hallo. Um was geht's, Jenny? Ja, um meine große Liebe. Deine große Liebe? Ja. Erzähl mal ein bisschen. Und zwar ist es ein Arbeitskollege von mir. Mhm. Und, Wie alt? 34. Mhm. Und wir kennen uns jetzt seit einem Jahr ungefähr. Mhm. Und am Anfang konnte ich ihn eigentlich gar nicht leiden. Mhm. Und jetzt aber seit Anfang Dezember, Mitte Dezember, verstehen wir uns eigentlich ganz gut. Ist das ein Vorgesetzter oder arbeitet er auf gleicher Ebene wie du? Nee, er arbeitet auf gleicher Ebene. Ja. Und Mitte Dezember hat er mich dann geküsst, so aus heiterem Himmel. Wir standen nebeneinander und hat er mich angeschaut und hat mich einfach geküsst. Ach, ist doch toll. Ja, das Problem kommt aber noch. Wie? Ihr standet einfach so da und der hat dich geküsst? Ja. Das passiert mir hier nie im WDR, dass ein Arbeitskollege einfach mal mich dann so küsst. Ja. Na gut, erzähl weiter. Da habe ich auf jeden Fall noch nichts für ihn empfunden. Also wir haben uns nur gut verstanden und waren eigentlich gute Freunde. Und hat es sich so entwickelt, dass er mich dann öfters nach Hause gebracht hat. Er wohnt direkt hier auch bei mir um die Ecke und haben wir uns auch zum Abschied dann mal geküsst und dann ist er in Urlaub gefahren für eine Woche und als er dann aus dem Urlaub wiederkam, da hat er mich dann auch direkt angerufen und ja, dann bin ich zu ihm gefahren. Und da hatte ich wieder geküsst. Da ist dann schon etwas mehr passiert. Hui! Ja, da haben wir dann miteinander geschlafen. Ja. Und da meinte er aber zu mir, er möchte nicht, dass es irgendjemand bei der Arbeit erfährt. Also warum? Weil er mag es nicht, wenn über ihn getratscht wird. Und das ist bei uns das nur die reinste Tratschküche. Und das mag er halt nicht. Und ich habe es dann halt einer Freundin anvertraut, die auch da arbeitet. Und die hat sich dann verplappert. Und dann war wie das bei Freundinnen so ist. Ja. Mhm. Und da war er ziemlich sauer. Mhm. Das ist jetzt ungefähr 3,5 Wochen her. Mhm. Und dann hat er knapp 2 Wochen nicht mit mir gesprochen, kein einziges Wort. Er hat mich total ignoriert und das war die Hölle. Es war aber das ist ja jetzt viel passiert, ne? Ab im Dezember erst geküsst und dann diese ganzen Geschichten, die du gerade erzählt hast. Ja. Im Moment ist noch die Ignoranzphase. Nee, nicht mehr. Sondern? Letzte Woche hat er wieder das erste Wort mit mir gesprochen. Mhm. Und dann hat er mich irgendwann abends hat er mich dann auch wieder nach Hause gebracht. Mhm. Und letzten Abend war ich dann, also gestern Abend war ich dann wieder bei ihm und dann haben wir Fernsehen geguckt den ganzen Abend, bis er mich dann irgendwann in den Arm genommen hat und dann ist es wieder passiert, dass wir wieder miteinander geschlafen haben, aber er meinte, er wollte halt nicht, dass es irgendjemand erfährt und ich weiß jetzt echt nicht, was ich machen soll. So, und du stehst jetzt da, bist eigentlich ganz groß verliebt. Ja. Und kannst nicht nachvollziehen, so in der Tiefe deiner Seele, warum der das geheim halten will. Genau. So, Jenny, genau so geht es mir, auch wenn ich mir das anhöre. Was soll das? Was soll das? Wie albern. Er will nicht, dass man über ihn tratscht. Also ist das Tratschen, wenn man weiß, dass ihr ein Liebespaar seid, vielleicht ein großes Liebespaar? Na und, da sollen es doch alle wissen. Wenn das eure Arbeit nicht tangiert, deswegen fragte ich gerade, ist das ein Vorgesetzter von dir? Bringt das so objektiv Komplikationen in eure Arbeit mit rein? Nee, im Grunde genommen nicht. Ihr arbeitet gar nicht direkt so in so ganz eng zusammen, sondern nur Doch, wir arbeiten zusammen in der Pizzeria. In der Pizzeria? Ja. Ja. Und da arbeiten wir schon ziemlich eng miteinander und wenn da getratscht wird, das kriegt auch jeder dann mit und das ist halt nicht angenehm, weil da werden auch die Witzchen drüber gerissen und... Bist du da Kellnerin oder was machst du da? Nee, ich fahre Pizzataxi. Ach so, ach so was. Mhm. Verstehe. Und er fährt auch Pizzataxi. Ach Gott, also mein lieber Himmel. Also, nee, das ist aber gut zu wissen, weil ihr euch dann in der Arbeit nicht tangiert, wenn ihr jetzt gemeinsam jetzt an irgendwelchen Projekten arbeiten würdet. Da könnte ich schon verstehen, dass man da vielleicht Angst hat, dass die anderen denken. Aber jeder hat seine eigene Pizza, die er jeweils zu einem anderen Adressaten bringt, ne? So ja. Ist, so. Ja. Ja, aber das ist halt. Bist du dir sicher, dass der nichts anderes am Laufen hat? Ja, da bin ich mir eigentlich ziemlich. Ganz sicher? Ja. Mhm. Ganz sicher. Ja, vielleicht. Ja, ich bin ganz misstrauisch. Was hängt dahinter? Das ist natürlich eine vorgeschobene Sache mit dem, er will nicht, dass man tratscht. Da hängt irgendwas anders hinter. Was ist das? Ich weiß es auch nicht. Das ist es ja. Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht, was dahinter hängt. Der steht nicht zu dir und zu eurer. Ist er denn wirklich in dich verliebt oder ist einfach nur geil auf dich? Das weiß ich auch noch nicht so ganz genau. Auch eine wichtige Frage. Ja, also in unbeobachteten Momenten haben wir uns dann noch schon mal in der Pizzeria geküsst oder so, dass halt keiner mitgekriegt hat. Also hat ja auch seinen Reiz, wenn das so geheim alles ist? Ja, sicher hat seinen Reiz. Mhm. Aber ich hätte es halt lieber, wenn wir es offen ausleben könnten. Vielleicht schämt der sich deiner auch? Das weiß ich nicht. Das ist halt so, ich sag jetzt nur mal so Sachen, die mir so einfallen. Mhm. Habe ich auch schon drüber nachgedacht, weil ich habe gerade die Top-Figur und bin halt etwas molliger und ja, ich weiß nicht, aber das deshalb. Ist es ein Macho? Nee, glaube ich nicht. Mhm. Nein. Mhm. Ja, aber egal, das ist auch nicht so. Nein, also die erste Frage, die geklärt werden muss, die du für dich auch klären musst, oder die du ihn einfach fragen musst, wenn er das nicht zeigt, was er für dich empfindet. Mhm. Das ist die allererste Frage. Mhm. So, und wenn er sagt, dass er wirklich auch in dich verliebt ist, oder wenn er sogar so große Worte benutzt wie du, eine ganz große Liebe es nennt, also dann verstehe ich nicht, warum er sich nicht dazu bekennt. Und dann würde ich ihm aber auch erheblichen Druck machen und würde rauszukriegen versuchen, was dahinter steckt. Ja, er meinte ja auch immer zu mir, er wäre beziehungsunfähig und ja. Das ist ja noch ein anderes Thema. Ja, das glaube ich eigentlich auch nicht. Sonst. Mhm. Er hat schon längere Beziehungen geführt und. Nicht, dass der dich nur einfach so als Küssmaus da benutzt und ab und zu mal. Weißt du? Ich weiß es nicht. Nee, man muss ja alles erstmal bedenken. Das ist so wichtig. Vor allen Dingen, wenn man so verliebt ist, neigt man ja dazu, immer den anderen durch die rosarote Brille zu sehen. Ja. Und ihn immer noch mehr aufzuwerten, als er vielleicht gut ist. Ja, das stimmt schon. Ja, das habe ich auch schon öfters erlebt, aber bei ihm weiß ich nicht. Also, das kam wie so ein Blitzschlag. Mhm. Also, lass es dir gesagt sein, von außen, so für mich als Unbeteiligten klingt das sehr befremdend, dass er sich so verhält. Mhm. Und deshalb musst du das rauskriegen, was er für dich empfindet. Das ist die allererste Aufgabe. Ja, da habe ich aber auch irgendwie Angst vor, zu fragen. Ja gut, das musst du nur dann auch aushalten. Da musst du mit der Wahrheit dich auch konfrontieren. Mhm. Und wenn, wie gesagt, dann entsprechend der Antwort musst du dich reagieren. Ja. Ja. So sehe ich es. Aber wenn er dann sagt, er empfindet nicht so viel für mich. Dann musst du damit auch leben. Dann musst du dir überlegen. Ja, das ist aber dann schwer. Ja, logisch, das ist schwer. Dann musst du überlegen, ob du dich auf diese erotischen Spielchen noch weiter einlässt, ob du das aushältst oder ob du sagst, nee, gar nichts. Ja, ich glaube, ich kenne dann meine Entscheidung schon. Ich würde mich da weiter darauf einlassen. Und leidest. Ja. Mhm. Ja, aber das wäre. Aber ich denke mir dann, so habe ich ihn wenigstens ein bisschen und. Ja, aber das ist eine Milchmädchenrechnung. Dieses ist ein da prognostiziere ich dir sehr viel Liebeskummer und Leid, wenn du das so dann machst. Aber lass uns nicht über ungelegte Eier reden. Mhm. Rede erstmal mit ihm. Mhm. Okay? Okay. Toi, toi, toi. Ja, danke. Jenny, tschüss. Tschüss. Steffen. Hallo, Steffen. Ja, hallo, Jürgen. 23 Jahre. Richtig. Und? Ich möchte was zu einem meiner Vorredner sagen. Ja. Dieser junge Mann, der da diese SMS-Bekanntschaft hatte. Ja. Und zwar. Ralf. Bitte? Ralf hieß er. Ja, genau, den Ralf. Möchte ich ihm ein bisschen Mut zusprechen, was diese Sache angeht. Und zwar habe ich vor knapp 2 Jahren habe ich jemanden im Internet kennengelernt. Mhm. Und wir haben erst so ein bisschen gechattet und später auch telefoniert und hatten auch nie ein Foto voneinander. Mhm. Es ging dann langsam auch so weit, dass wir uns übers Internet, übers Telefonieren ineinander verliebt haben. Mhm. Und dienstlich, jetzt muss ich noch dazu sagen, diese meine jetzige Freundin noch, das heißt noch halt meine Freundin, wohnt 700 Kilometer von mir entfernt, im guten alten Österreich in Salzburg. Mhm. So, und dienstlich musste ich nach Ulm. Mhm. Und da hatten wir uns eigentlich abgemacht, wenn ich schon in Ulm bin, das ist ja ein bisschen näher, dann komme ich auch mal ein Wochenende vorbei. Mhm. Und sie sagte mir aber kurz vorher ab, dass ich nicht kommen sollte. Und ich hatte aber jetzt schon mir den Montag freigenommen und mir einen Leihwagen organisiert, weil ich war nicht mit dem eigenen Wagen da unten. Und bin dann halt trotzdem darunter gefahren. Mhm. Ja, und hast du überrascht quasi? Ja, überrascht. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wusste ich leider nicht, dass sie nicht besonders auf Überraschung steht. Mhm. Ja gut, ich klingelte dann bei ihr an der Tür und sie hatte sich beschrieben, wie sie ungefähr aussieht und so. Und ja, sie machte die Tür auf und ich war wahnsinnig überrascht. Da konnte ich mir nur sagen, bitte, der Weg hat sich gelohnt. Mhm. Und war sie auch überrascht und hat auch gedacht, der Weg hat sich gelohnt? Doch, will ich mal meinen. Und also von daher würde ich... Und daraufhin seid ihr ein Paar geworden? Ja, genau. Bis heute noch? Wie lange seid ihr jetzt zusammen? Bis heute noch. Also es sind jetzt fast anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Also du willst dem Ralf einfach Mut machen, das kann schon gut gehen. Ja. Das ist ja nett von dir, aber es kann auch, ich will ja jetzt hier kein Miesepeter sein, aber es kann natürlich auch in die Hosen gehen. Ne? Das stimmt natürlich auch. Kann ich auch nur bestätigen. Ach, hast du auch schon erlebt, oder wie? Ja, nein, ich hab, war auch so eine Chatgeschichte. Mhm. Und irgendwie, ich hatte ja einfach nur meine Handynummer gegeben. Mhm. Und am nächsten Tag auf der Firma werde ich angerufen. Und auch von der Stimme her und was wir uns so unterhalten hatten, hörte sie sich wirklich nett an. Und denke ich mir, ja. Und irgendwann schickte sie mir dann ein Foto und dann dachte ich mir, bitte, kann ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Und ja gut, ich habe sie dann mal besucht, aber ist dann nicht mehr raus geworden. Beides gibt's und wir wollen hoffen, dass Ralf Glück hat. Ja, und auf jeden ich Fall. Will hoffen, dass das gerade keine freudsche Fehlleistung war mit meiner noch Freundin. Nein, auf keinen Fall. Ich hoffe, dass also die Sachen eigentlich im Internet chatten und so, die sind seitdem für mich gelaufen. So, das ist in Ordnung. Da läuft überhaupt nichts mehr. Ich danke für deine Wortmeldung, Steffen. Ja, bitte. Jürgen. Alles Gute. Schönen Abend. Noch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Matthias, 40 Jahre alt, guten Morgen. Ja, grüß dich, Jürgen. Matthias. Einen Satz vorweg, ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal mit dir sprechen würde. Gut, jetzt ist es soweit. Mein Thema ist Selbstmord, beziehungsweise was dann passiert ist. Ich weiß nicht, ob das schon mal ein Thema war. Englische Medien. Englische Medien? Ja, also ich bin letztlich ziemlich schnell... jetzt ungefähr 3 Monate her in einer Selbsthilfegruppe gelandet. Das heißt, da wollte ich auch hin. Und da habe ich gehört, dass es sowas gibt. Hatte ich vorher noch nie gehört. Selbsthilfegruppe für Leute, die selbstmordgefährdet sind, oder was? Na, ja, die sowas erlebt haben, sind sicherlich auch teils selbstmordgefährdet, aber das sind erstmal Angehörige von nächsten Menschen, die du verloren hast, wie ich meine Freundin. So, lass uns mal ein bisschen Klarheit reinbringen. Du hast deine Freundin verloren. Mhm. Wann? Das ist jetzt 3 Monate her. Wie lange warst du mit der Freundin zusammen? 1,5 Jahre. Ja. Und deine Freundin hat sich das Leben genommen? Ja, die war depressiv und insofern war sie gefährdet und... Ja. Wie hat sie sich das Leben genommen? Mit Tabletten und Alkohol. Hast du sie gefunden? Ja, sie hat mich vorher sogar noch angerufen. Und ich bin dann dahin und habe sie dann... Und da war es schon zu spät? Sie war noch bei Bewusstsein. Also ich will das allerdings jetzt nicht, dass ich das ablocken möchte, nicht ausführen, weil ich, als ich angerufen habe, habe ich jetzt nicht so ernsthaft mitgerechnet, durchzukommen. Aber wie gesagt, das möchtest du mal anderen Menschen erzählen, weil ich vorher nie daran geglaubt habe, dass es sowas gibt, beziehungsweise das weggeschoben habe. Mhm. Das heißt, ich möchte jetzt nicht persönlich über meine Freundin hier erzählen, sondern... mehr darüber, was dann passiert ist. Mhm. ich will dich auch nicht bedrängen, aber nur, ich glaube, dass man so den Hintergrund besser versteht, dessen, ja, was du gleich erzählen wirst. Deine Freundin ist dann, obwohl sie noch bei Bewusstsein war, ist dann verstorben. Ja, das sind alles so rationale Überlegungen, was ich jetzt sage. Das kann man sozusagen nicht nur von zwei Seiten sehen. Da gehen dir 1000 Gedanken durch den Kopf. Du kannst es auch recherchieren, war es so oder war es anders. Sieht so aus, dass es sozusagen zu spät war, dass es ein Unglück war. Das heißt, dass die Wirkung von diesem Cocktail, kann man sagen, zu heftig war. Und in dem Fall glaube ich, dass sie gemerkt hat, oh, irgendwann kommt der Punkt, wo du Angst kriegst, totale Angst offensichtlich, wenn jemand, der zwar todesnah ist, aber vielleicht ist doch nicht so richtig ernst gemeint, dass ihm einfach dreckig geht und du total verwirrt bist. Und wenn du dann noch sowas hast, wie merkst, oh, ich will es ja gar nicht, aber es gibt kein Zurück. Und da hat sie bei dir angerufen. Ich denke, dass das der Punkt ist. Verstehe. Jetzt ist das Ganze ja noch sehr frisch. 3 Monate ist ja nichts und man soll eine tragische Sache erlebt hat. Was ist jetzt danach passiert mit dir? Du fragst jetzt, wie es mir geht. Ja. Also mir geht es ohne Wenn und Aber streckenweise sehr dreckig einfach. Ich wusste auch nichts darüber. Ich sag mal eine Zahl, ich weiß nicht, ob das stimmt, ist auch nicht so wichtig. Es sollen sich weltweit jedes Jahr 1 Million Menschen umbringen, weil umbringen ist auch so ein ungenauer Begriff, die auch die Entscheidung treffen, eben, dass sie jetzt gehen. Sag ich mal, ist ja ihre Entscheidung, in Anführungsstrichen. Was war jetzt dein Hauptanliegen, dich hier zu melden? Mein Hauptanliegen ist das, ich bin auf der einen Seite auch sehr ein Kopfmensch, habe mich aber über meinen Lebensweg auch dem so spirituellen Dingen so mit der Zeit ein bisschen mehr geöffnet. Hab kurze Zeit, bin eigentlich auch sehr aktiv, das heißt, wenn irgendwas passiert, entweder hängst du im Loch oder du machst was. Das ging ziemlich kurz danach, habe ich über Selbsthilfekontakten Gruppen Kontakt gekriegt zu einer Selbsthilfegruppe Suizid, also Argus heißt die. Wir müssen das mal ein bisschen zusammenfassen. Und da habe ich auf jeden Fall von das ist mein Thema, von den englischen Medien gehört. Und jetzt verstehe ich das auch. Wir meinen nicht die englischen Zeitungen, die Presse, sondern wir meinen Menschen mit einer spirituellen Begabung. Richtig. Die, so geben sie vor oder so glaubt man, Kontakt zum Jenseits aufnehmen können. Ja, und ich sehe deine Sendung unregelmäßig, aber auch schon lange Zeit. Und ich habe noch nie gehört, ich weiß es nicht, ob du schon was oder davon gehört hast, ob das schon mal Thema war, gedacht. Ab und zu. Jetzt lass mich fragen, weil ich bin jetzt ein bisschen verspannt, weil die Sendung bald zu Ende ist. Ich möchte noch ein paar Sachen von dir erfahren. Hast du über ein solches Medium Kontakt zu deiner Freundin aufgenommen? Ja. Was hast du von deiner Freundin erfahren über dieses Medium? Erstmal, dass es ein Unfall war, dass sie gar nicht sterben wollte. Und dann der Punkt, ich habe mich versucht, darauf einzulassen, erstmal gar nichts zu erwarten. Und es ist dann ein Punkt gekommen, wo alle Dämme gebrochen sind. Das heißt, da sind Namen gefallen, die niemand wissen kann. Niemand. Und das war die Überzeugung dann für dich, das stimmt, das kann kein Humbug sein. Das hat mich zumindest nochmal ganz schön aus der Bahn geworfen. Verstehe. Weil das ist unfassbar, dass dir ein Mensch, der, ich meine, das kostet auch Geld, ganz klar, wenn du da hingehst, 150 Mark, kann ich mal konkret sagen, für eine halbe Stunde und wie gesagt, so ein gewisses kritisches, was ist das überhaupt, stimmt das überhaupt, kann das denn überhaupt sein, das habe ich natürlich mitgebracht. Aber dann auf einmal kommt der Punkt, wenn er sagt, die Schwester heißt. Nachdem du doch in gewisser Weise beeindruckt bist von dem, was da geschehen ist, hast du den Eindruck, dass es deiner Freundin gut geht jetzt? Ja, ist auch klar, das habe ich ja alles natürlich gefragt. Und es geht dir sehr gut, das heißt, wenn das Körperliche von dir abfällt und die Probleme, die du in diesem Leben hast, die sind nicht mehr da. Hat sie dir eine Botschaft, ein Mittel für dein Leben? Auf jeden Fall. Das ist ein schöner Ausgang für die Sendung wahrscheinlich. Die heißt ganz klar, lebe und das ist alles unwichtig, was vorher geschehen ist. Sie hat mir gedankt und gesagt, dass sie mich unendlich liebt. Also so wie ich sie weiterhin auch liebe. Das klingt sehr pathetisch, aber... Nein, aber es klingt aber auch so, dass es für dich, glaube ich, auch einfacher ist, mit der Trauer zu leben. Ja, klar, das ist der Grund, warum ich da hingegangen bin. Ja. So, Matthias, ich würde jetzt wirklich gerne mit dir weiterreden. Es geht leider nicht, weil wir gleich am Ende sind. Ich bin trotzdem froh, dass wir haben sprechen können. Ja. Von Herzen alles Gute. Ja, auch. Von Herzen, Matthias. Auf Wiedersehen. Bis dann, ne? Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. In der Technik Michael Jansen. Morgen sind wir auch wieder im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und hier im Radio bei 1 Live um 1 Uhr wieder mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ich freue mich auf euch und ihr könnt wie immer schon ab 0 Uhr hier anrufen unter der bekannten Nummer. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.